ich euch besuch, fühl ich mich grenzenlos. Alles andere ist von hier aus völlig fern. Ich mag die Ruhe hier zwischen all den Bäumen, als ob es den Frieden auf Erden wirklich gibt. Es ist ein kleiner Weg, der unauffällig zu euch führt. Ich geh ihn gern, weil er so hell und freundlich wirkt. Ich hab ne Kerze mit, die stell ich auf ein Grab eines Soldaten, der heut Geburtstag hat. Wer er war, weiß ich nicht. Er tat nur seine Pflicht, als er mit 17 jungen Jahren sein Leben gab. Und es fällt mir schwer, mit einer Träne im Gesicht hock ich auf den Knien und entzünde dieses Licht. Und der Wind singt leise ein Lied für all die Toten hier, von ihrer Treue und von ihrer Tapferkeit. Ruhm und Ehre dieser Wehrmacht, die bis zum letzten Atem stand, an allen Fronten für ihr Heimatland, für ihr Heimatland. Der Efeu windet sich um euer Grabgestein. Wie schnell gerät ein Held in Vergessenheit? Tja, eine Ewigkeit war wohl kein Mensch mehr hier. Der Dank ist ein Fremdwort in Pflicht vergessener Zeit. Drum frag ich mich, warum sich kein Mensch um sie schert. Ein Volk ist nur so viel wert, wie es seine Ahnen ehrt. Der Wind singt leis ein Lied für all die Helden hier, von ihren Taten und von ihrer Tapferkeit. Ich sing es leise mit, ich kenn es nur zu gut. Es ist das Lied des Helden jener alten Zeit. Doch es gibt immer noch wen, der niemals vergisst, der Treue kennt und diesen Geist vermisst. Und der Wind singt leise ein Lied für all die Toten hier, von Treue und von ihrer Tapferkeit. Ruhm und Ehre dieser Wehrmacht, die bis zum letzten Atem stand, an allen Fronten für ihr Heimatland. Und der Wind singt leise ein Lied für all die Toten hier, von ihrer Treue und von ihrer Tapferkeit. Ruhm und Ehre dieser Wehrmacht, die bis zum letzten Atem stand.